kann es ganz kurz machen. Der Zumantelli, sicher, ich habe das nur ganz grob skizziert. Du hast völlig recht. Der Resistenza Mythos als Staatsgründungsmythos und als unifizierendes Element ist ein Phänomen weitgehend erst der 60er und der 70er Jahre gewesen, das ist völlig klar. Die christdemokratischen Regierungen nach 1947 haben diese Resistenza, wenn sie sie überhaupt wahrgenommen haben, sehr viel stärker unter dem Gesichtspunkt der Liberazione Nazionale A gesehen und B des Secondo Risorgimento. Man versuchte diese Resistenza sozusagen in die großen nationalen Traditionen einzubinden. Da würde ich also völlig übereinstimmen. Herr Klinkhammer, warum die früheren Arbeiten von Pavone, die er nun schon seit 5, 6 Jahren vorgetragen hat, auf Tagungen, auf Vorträgen etc., warum die nicht dieses Echo gehabt haben? Pavone hat selber darüber reflektiert, vor kurzem in Cosenza auf einer Tagung, wo wir zusammen da waren, und sagte, ich habe dieses Buch seit über 15 Jahren geschrieben. Das ist ein glücklicher Zufall, dass dieses Buch in diesem politisch-kulturellen, psychologischen Moment erschienen ist. Und er selber hat es auch so bezeichnet, dass es eben nicht nur ein wissenschaftliches Ereignis ist, sondern einen bestimmten Nerv getroffen hat. Und darüber kann man nun lange reflektieren. Ich würde auch meinen, dass das, was Uffe Östergor gesagt hat, dass das für Italien zutrifft, dass hier ein Mythos zu Ende geht und dass dieses Buch von Pavone, was vielleicht seinen Intentionen nach diesem Mythos noch einmal stärken sollte und dieses Phänomen noch einmal voll in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken sollte, vielleicht der Moment ist, wo tatsächlich die Historisierung in großem Maße einsetzt. Und das hängt auch zusammen wahrscheinlich mit der enormen wissenschaftlichen Qualität, interpretatorischen Qualität dieses Werkes. Bei Hegel, der Geschichtsphilosophie, heißt es, die Eule der Minerva beginnt ihren Fluch in der Dämmerung. Das heißt, ein historisches Phänomen beginnt dann, Bewusstsein seiner selbst zu gewinnen, wenn es als politisch-kulturelles Phänomen zu Ende geht. Ich würde auch meinen, dass dieses Buch von Pavone an diesem kritischen Moment gerade eingesetzt hat und nun außerdem in einen politischen Moment hineingeraten ist, wo die Grundlagen der Ersten Republik im Bewusstsein der Italiener in einer großen Krise stecken und sich die Frage stellt, wie soll es weitergehen? Und in diesem entscheidenden psychologischen Moment ist dieses Werk also erschienen und hat dieses große Echo ausgelöst. Schönen Dank. Adesso prego il professor Schieder, ti lascio. Ja, ich bin gebeten worden und soll das ja auch tun, als einer der Mitveranstalter dieser Tagung ein paar Worte zum Schluss zu sagen, zu der Tagung insgesamt. Und das ist immer natürlich so eine besondere Schwierigkeit, wenn man noch voller Eindrücke ist, etwas deutlich zu sagen oder abschließendes, zusammenfassendes zu sagen. Ich möchte vielleicht 4 Punkte hervorheben, dass erstens das doch sich bewährt hat, dass dies ein Thema war, das wir behandelt haben, das sowohl ein Thema der italienischen wie der deutschen Geschichte ist, dass die Tage insofern sinnvoll war, weil in der Regel ja die Historiker, so europäisch sie sind, vor sich hin doch immer noch im nationalen Rahmen forschen und in einem Kommunikationszusammenhang oder einem Zusammenhang, der immer jeweils auf das eigene Land bezogen ist. Dass das Thema im gewissen Sinne, ungeachtet aller politischen Fragen, die wir doch wenigstens versteckt am Schluss jetzt gestellt haben, konnte man vielleicht daran sehen, dass es ja keinerlei Konfrontationen gab zwischen deutschen, italienischen oder dänischen Historikern, sondern dass es eben ein Thema von uns allen war. Insofern also in der Tat ein historisches Thema. Mir scheint aber doch, dass es, das liegt ja auf der Hand, selbstverständlich immer sehr viel mehr doch für die italienische Geschichte wichtig ist, was wir über das Deutsche als deutsche Besatzung und das deutsche Besatzungsregime erforschen. Das ordnet sich ein in einen Gesamtzusammenhang letzten Endes der deutschen oder der hitlerischen Besatzungsherrschaft in halb Europa. Und es ist ein Teilphänomen der Geschichte des Dritten Reiches, die natürlich allerdings hier ganz besondere Zusammenhänge hatte, in dem Sinne, dass eben die besonderen Bedingungen des besetzten Verbündeten hier waren. Und da ist und war ist viel zu tun, und ist auch von den deutschen Forschern eben auch erfreulicherweise hier auch vieles vorgeführt worden. Ich habe auch allerdings auch den Eindruck, dass die deutsche Forschung weiter ist hier in der Analyse des Besatzungsregimes als die italienische Forschung in der Analyse der Repubblica Sociale und auch des Zusammenhangs der Repubblica Sociale mit der deutschen Besatzung. Dass hier doch mehr Fragen noch gestellt werden, und das wird sicherlich erst in den nächsten Jahren sich weiterentwickeln müssen. Das Zweite, was ich sagen muss, ist, oder wozu ich etwas sagen muss, ist zu der Kontinuitätsdiskussion, die natürlich unvermeidlich immer wieder aufkam und gestellt wurde. Es ist ja nicht die erste Diskussion in Italien. Eben ist es auch kurz schon erwähnt worden, ja schon einmal eben die große Kontinuitätsdebatte von Croce auch noch nach dem Krieg aufgeworfen worden ist, über die Kontinuität von Stato Liberale und Fascismo geführt worden ist, während jetzt eigentlich das Buch von Pavone, aber auch das, was Herr Woller jetzt vorgetragen hat, sind natürlich Ansätze dazu, dass man eine zweite Kontinuitätsdebatte führen muss, nämlich die von Fascismo, die Salò, zur Repubblica Italiana und eben nicht nur von der Resistenza zur Repubblica Italiana. Und dieses wird eine neuartige oder ist schon eine neuartige Kontinuitätsdebatte, die in Italien sicherlich unvermeidlich geführt wird, so wie sie übrigens ja auch in Frankreich vergleichsweise geführt wird. Drittens, wenn nun diese auch letzte faschistische Vergangenheit, die man gewissermaßen ausgeklammert hatte gegenüber der anderen, ein Teil der italienischen Geschichte wird, stellt sich natürlich stärker als bisher, und damit ist wieder die deutsche Historie gefordert, das Problem der Kollaboration. Renzo De Felice hat vorsorglich mehrfach nachdrücklich betont, dass der Faschismus, der italienische Faschismus, nicht im sengenden Licht des Holocaust stände, so hat er sich einmal ausgedrückt. Damit meint er offensichtlich die gesamte Geschichte des Faschismus, das heißt bis zum 25. April 1945. Es ist aber zu fragen, ob das wirklich in dieser Form zu halten ist, ob sich da nicht andere Perspektiven noch ergeben. Primo Levi und andere haben De Felice ja auch in der Hinsicht an sich indirekt widersprochen. Dies mehr zum Grundsätzlichen, vielleicht noch ein vierter Punkt zum Methodischen, dass mir aufgefallen ist, dass wir oft aneinander vorbeigeredeten, weil sich wie überhaupt natürlich in der sich differenzierenden Geschichtswissenschaft in vielen Bereichen heute die Geschichte von oben und die Geschichte von unten mit anderen Frageansätzen begegnet und nicht so selbstverständlich miteinander verbinden lässt, wie man das manchmal meint. Natürlich sind wir zunächst einmal auch aufgrund der Quellen mit den regierungs- und administrativen Akten der Besatzungsherrschaft, auch der Resistenza, der Kollaboration beschäftigt. Nur zu gerne wollten wir dann immer wieder wissen, wie das mit der Erfahrung der Menschen ist, also dieser erfahrungsgeschichtliche Aspekt, der ja immer wieder zum Ausdruck kommt, der oft ein Quellenaspekt ist, dem wir durch nachträgliche Oral History begegnen können oder eben durch so etwas wie diese Lageberichte versuchen nahezukommen, aber es sind immer doch wieder irgendwie gefärbte amtliche Berichte. Die Frage, die sich dann natürlich zwangsläufig auch stellt, ist die der geografischen Verteilung und der Unterschiede dieser Erfahrungen, weil das Besatzungsregime natürlich nicht überall gleich gewesen ist, jetzt von dem Süditalien und der unterschiedlichen Erfahrung, die die Italiener im Süden gemacht haben, die eben schnell nicht mehr unter deutscher oder überhaupt nicht unter deutscher Besatzung standen, einmal abgesehen. Insgesamt scheint mir, dass auf die Dauer es nützlich wäre, eine solche Diskussion weiterzuführen in einem größeren Rahmen, denn in Frankreich gibt es vergleichsweise Debatten, und für Östergaard hat darauf hingewiesen, dass natürlich für Holland und für Norwegen heute auch andere Forschungsansätze notwendig geworden sind, und es ist sozusagen eine gemeineuropäische Diskussion, die letzten Endes über Hitlers nationalsozialistische Großraumherrschaft in Europa heute geführt wird. Dazu gehören natürlich dann auch solche Prozesse wie diese gewaltsamen Migrationsprozesse und vor allem die, und da ist ja besonders viel hier auch gesagt worden, wie der Internierten, der Arbeiter, der Kriegsgefangenen und deren Behandlung. Auch das ist ja ein Thema, bei dem jeweils wir hier nur bewusst ja nur den einen Sektor eben der italienischen Gefangenen behandelt haben, aber sie sind ja im größeren Zusammenhang mit den sowjetischen, den polnisch-französischen und anderen zu sehen, die in den deutschen Lagern ebenfalls gewesen sind. Ich will es vielleicht bei diesen Bemerkungen lassen, mit dem Appell auch den Vergleich vielleicht auf andere Länder einmal auszudehnen, weil es immer gut tut, auch in einem Kreis, die wir hier sind, und das finde ich erfreulich, der sich vor allem mit italienischer und deutscher Geschichte befasst und der erstmals auch verschiedene Institutionen zusammengebracht hat, die dieses tun, in dem Rahmen der Zeitgeschichte jedenfalls. Es ist doch sinnvoll, auch immer wieder einmal über das Deutsch-Italienische hinauszugehen. Gestatten Sie mir, dass ich mir am Schluss nochmal besonders De Angelo Sciera und Paolo Prodi danke für diese ja hier schon europäisch bekannte Gastfreundschaft, nicht nur in Deutschland bekannte Gastfreundschaft, die Sie in diesem Institut hier leisten. Ich weiß, dass es nicht immer so ganz leicht ist, und Frau Krieg, Karin Krieg ist gerade hereingekommen, sodass ich Sie in den Dank einschließen kann, denn was sie im Hintergrund alles tut, das wissen vielleicht nicht alle so genau, und diese Tagung ist, wie ich gehört habe, die größte, die Sie hier bisher je organisiert haben. Umso mehr sind wir, glaube ich, zu Dank verpflichtet. Das will ich ausdrücklich noch einmal betonen hier. Ho pregato il professor Prodi, nella sua qualità di direttore dell'Istituto Storico Italo-Germanico, di voler dare il saluto finale a tutti voi.